Laut den Medienmeldungen protestierten am 26. April in Südkorea die Bewohner der Gemeinde Sosong vom Unterkreis Chojon im Kreis Songju vom Bezirk Nord-Gyeongsang dagegen, dass die US-Besatzungstruppen in der Mitternacht die Ausrüstungen vom Raketenabwehrsystem SAAT in den Standort eingeführt hatten. Die Bewohner und die Wohn-Buddhisten kämpften für die Verhinderung der Einfuhr der Ausrüstungen auf den Straßen, konnten aber wegen des polizeilichen gewalttätigen Eingriffs ihr Ziel nicht erreichen. Höchst empört darüber beriefen sie auf der Stelle eine Pressekonferenz ein und warfen entschieden den USA und dem südkoreanischen Regime den überfallartigen und gewalttätigen Einsatz von SAAT vor. Nach einer Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Tongil News kritisierten die außerordentliche Volksaktion für den Rücktritt der Park-Geun-Hye-Regierung und die nationale Aktion gegen die SAAT-Stationierung am gleichen Tag auf einer Pressekonferenz auf dem Gwanghwamun-Platz in Seoul die Einführung der SAAT-Einrichtungen durch die US-Truppen. Aus der gleichen Nachrichtenquelle ging hervor, dass das außerordentliche Maßnahmekomitee für den Schutz des heiligen Ortes des Wohnbuddhismus Songju am 27. April vor der US-amerikanischen Botschaft in Seoul den Beginn des unbefristeten Hungerstreikes gegen die SAAT-Stationierung, gegen Krieg und für Frieden erklärte. Auch die südkoreanische Zeitung Hangyore brachte an dem Tag einen Artikel gegen die Einfuhr der SAAT-Ausrüstungen.